Gabriel Garcia Marquez, Chronik eines angekündigten Todes. Vierter Teil. Bayardo San Román, der Mann, der seine Ehefrau zurückgab, war zum ersten Mal im August des vergangenen Jahres hier aufgetaucht. 6 Monate vor der Hochzeit. Er kam auf dem wöchentlichen Schiff mit einigen Reisesäcken mit Silberverzierung, die zu seiner Gürtelschnalle und den Ösen seiner Schnürstiefel passte. Er war um die 30, sah aber jünger aus, denn er hatte die Taille eines jungen Stierkämpfers, goldene Augen und eine wie von Schwefel gleichmäßig getönte Haut. Er kam in einem kurzen Jackett und einer sehr engen Hose, beides aus echtem Kalbsleder, dazu gleichfarbige Handschuhe aus Chevroletleder. Magdalena Oliver war mit ihm auf dem Dampfer gereist und konnte während der Fahrt nicht den Blick von ihm lassen. »Er wirkte wie ein Schwuler«, sagte sie zu mir, »und das war schade, denn er war so, dass man ihn mit Butter bestrichen lebendig auffressen wollte.« Sie war nicht die Einzige, die das dachte, auch nicht die Letzte, die merkte, dass Bayardo San Román kein Mann war, den man auf den ersten Blick einschätzen konnte. Meine Mutter schrieb mir Ende August ins Internat und merkte beiläufig an, ein sehr seltsamer Mann ist gekommen. Im folgenden Brief sagte sie, der seltsame Mann heißt Bayardo San Román und alle Welt sagt, er sei bezaubernd. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Niemand hat je erfahren, wozu er gekommen war. Einem, der nicht der Verlockung widerstand, ihn kurz vor der Hochzeit auszufragen, erwiderte er, ich zog von Dorf zu Dorf auf der Suche nach einer zum Heiraten. Es mochte wahr sein, aber er hätte genauso gut etwas anderes erwidern können, denn er hatte eine Art zu reden, die ihm eher dazu diente, etwas zu verschleiern, als es auszusprechen. An dem Abend, an dem er ankam, gab er im Kino zu verstehen, er sei Eisenbahningenieur und sprach von der Dringlichkeit, eine Eisenbahnlinie ins Innere zu bauen, um von den Launen des Flusses unabhängig zu sein. Am nächsten Tag musste er ein Telegramm abschicken, übermittelte es selber auf dem Taster und brachte außerdem dem Telegraphisten seine eigene Methode bei, wie dieser die ausgebrannten Batterien weiterverwenden konnte. Mit der gleichen Sachkenntnis hatte er mit einem durchreisenden Militärarzt, der in jenen Monaten die Aushebungen durchführte, über Grenzkrankheiten gesprochen. Lange lärmende Feste gefielen ihm, er war aber auch ein standfester Trinker, ein Schlichter von Streitereien und Feind von Taschenspielertricks. Eines Sonntags nach der Messe forderte er die geübtesten Schwimmer, deren es viele gab, heraus und ließ bei einer Durchquerung des Flusses hin und zurück die Besten um 20 Stöße hinter sich. Meine Mutter erzählte es mir in einem Brief und schloss mit einer ihr eigenen Bemerkung. Er scheint auch in Gold zu schwimmen. Dies entsprach der damaligen Legende, Bayardo San Román sei nicht nur imstande, alles zu machen und es sehr gut zu machen, sondern verfüge außerdem über unerschöpfliche Mittel. Meine Mutter gab ihm in einem Brief vom Oktober schließlich auch ihren Segen. »Er ist hier sehr beliebt«, schrieb sie, »weil er ehrenhaft und gutherzig ist. Am vergangenen Sonntag hat er kniend das Abendmahl empfangen und bei der Messe auf Lateinisch ministriert. Zu jener Zeit war es nicht erlaubt, das Abendmahl stehend zu empfangen. Und die Messe wurde immer auf Lateinisch zelebriert. Doch meine Mutter hat die Gewohnheit, dergleichen überflüssige Erklärungen abzugeben, wenn sie den Dingen auf den Grund gehen will. Trotzdem schrieb sie nach diesem weihevollen Urteil noch 2 Briefe, in denen sie Bayardo San Román nicht mehr erwähnte. Auch dann nicht, als es aller Welt bekannt war, dass er Angela Vicario heiraten wollte. Erst lange nach der unglückseligen Hochzeit gestand sie mir, dass sie es gewusst hatte, als es bereits zu spät war, um ihren Oktoberbrief zu berichtigen, und dass seine goldenen Augen sie vor Schreck hatten erzittern lassen. Er kam mir vor wie der Teufel, sagte sie zu mir. Aber du hast mir selbst gesagt, solche Dinge soll man nicht schriftlich weitergeben. Ich lernte ihn kurz nach ihr kennen, als ich in den Weihnachtsferien nach Hause kam und fand ihn nicht so seltsam, wie behauptet wurde. Er schien mir in der Tat anziehend, doch weit entfernt von Magdalena Olivers idyllischer Vorstellung. Er schien mir ernsthafter, als seine Keckheiten vermuten ließen. Ich hatte den Eindruck, dass er mit seinen übertriebenen Witzeleien seine innere Spannung verbergen wollte. Aber vor allem schien er mir ein todtrauriger Mensch zu sein. Zu jener Zeit hatte er seine Liebelei mit Angela Vicario schon durch die Verlobung beglaubigt. Es wurde nie genau bekannt, wie sie sich kennengelernt hatten. Die Besitzerin der Männerpension, in der Bayardo San Roman wohnte, erzählte, er habe Ende September seine Mittagsruhe in einem Schaukelstuhl im Wohnzimmer gehalten, als Angela Vicario und ihre Mutter mit zwei Körben voller künstlicher Blumen den Platz überquerten. Bayardo San Roman erwachte halb, sah die beiden in unbarmherziges Schwarz gekleideten Frauen, die in der 2 Uhr nachmittags Mattigkeit die einzigen Lebewesen zu sein schienen, und fragte, wer die Jüngere sei. Die Besitzerin erwiderte, sie sei die jüngste Tochter der Frau, die sie begleitete, und heiße Angela Vicario. Bayardo San Roman sah ihnen nach bis zum äußersten Ende des Platzes. »Der Name steht ihr«, sagte er. Und schon lehnte er den Kopf im Schaukelstuhl zurück und schloss von neuem die Augen. »Wenn ich aufwache«, sagte er, »erinnern Sie mich daran, dass ich Sie heiraten werde.« Angela Vicario erzählte mir, die Pensionsbesitzerin habe ihr von diesem Vorfall berichtet, doch bevor Bayardo San Roman ihr seine Liebe erklärte. Angela Vicario erzählte mir, die Pensionsbesitzerin habe ihr von diesem Vorfall berichtet, noch bevor Bayardo San Roman ihr seine Liebe erklärte. »Ich bin sehr erschrocken«, sagte sie zu mir. 3 Personen, die in der Pension waren, bestätigten, dass der Vorfall sich ereignet hatte, doch 4 andere hielten dies nicht für verbürgt. Dagegen stimmten alle Lesarten darin überein, dass Angela Vicario und Bayardo San Roman sich offiziell zum ersten Mal bei den Festlichkeiten des Nationalfeiertags im Oktober gesehen hätten, während einer Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der sie die Tombola-Gewinner ausrief. Bayardo San Roman kam zum Wohltätigkeitsfest und ging sofort zu dem Stand, wo er von der in tiefe Trauer gekleideten, matt dreinblickenden Tombola-Ausruferin bedient wurde. Er fragte sie, wie viel das Trichtergrammophon mit Perlmutt-Intarsien koste, das die größte Attraktion des Volksfestes sein sollte. Sie erwiderte, es sei nicht zum Verkaufen, sondern zum Verlosen. »Umso besser«, sagte er. »So wird es leichter und außerdem billiger zu haben sein.« Sie gestand mir, dass er sie zu beeindrucken vermocht hatte, jedoch aus Gründen, die denen der Liebe widersprachen. »Ich verabscheute hochmütige Männer und hatte noch nie einen erlebt, der sich so viel einbildete«, sagte sie zu mir, als sie jenen Tag beschwor. »Außerdem dachte ich, er sei Pole.« Ihr Widerstreben nahm zu, als sie unter allgemeiner Spannung das Tombola-Los für das Grammophon ausrief und Bayardo San Roman es tatsächlich gewann. Sie vermochte sich nicht vorzustellen, dass er, nur um sie zu beeindrucken, alle Lose aufgekauft hatte. In jener Nacht, als Angela Vicario nach Hause kam, fand sie das in Geschenkpapier gewickelte und mit einer Organza-Schleife geschmückte Grammophon vor. »Ich habe nie herausfinden können, woher er wusste, dass es mein Geburtstag war«, sagte sie zu mir. Sie hatte Mühe, ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie Bayardo San Roman keinerlei Anlass gegeben hatte, ihr ein derartiges Geschenk zu schicken, und noch weniger, es auf eine so auffällige Weise zu tun, die niemandem verborgen bleiben konnte. Daher trugen ihre älteren Brüder, Pedro und Pablo, das Grammophon ins Hotel, um mit seinem Besitzer zurückzugeben, und sie erregten dabei so viel Aufsehen, dass jeder, der gesehen hatte, wie der Apparat gebracht wurde, auch sah, wie er zurückgebracht wurde. Mit einem hatte die Familie nicht gerechnet, mit Bayardo San Romans unwiderstehlichem Charme. Die Zwillinge erschienen erst im Morgengrauen des nächsten Tages wieder, von dem Besäufnis benebelt. Sie brachten das Grammophon zurück und brachten außerdem Bayardo San Roman mit, um das Gelage zu Hause fortzusetzen. Angela Vicario war die jüngste Tochter einer bescheidenen, begüterten Familie. Ihr Vater, Pontio Vicario war Goldschmied für arme Leute und hatte sein Augenlicht eingebüßt, weil er zu viele goldene Schmuckstücke angefertigt hatte, um die Ehre des Hauses aufrechtzuerhalten. Purissima del Carmen, ihre Mutter, war Lehrerin gewesen, bis sie sich verehelicht hatte. Ihr sanftes und leicht bekümmertes Aussehen überdeckte sehr gut die Strenge ihres Charakters. Sie glich einer Nonne, erinnerte sich Mercedes. Purissima del Carmen widmete sich mit solchem Opfersinn der Betreuung ihres Ehemanns und der Erziehung ihrer Kinder, dass man bisweilen vergaß, dass sie noch da war. Die beiden älteren Töchter hatten sehr spät geheiratet. Außer den Zwillingen hatten sie eine dazwischen geborene, am Abendfieber verstorbene Tochter, und noch 2 Jahre später trugen sie im Hause halbe, auf der Straße jedoch strenge Trauer. Die Brüder wurden erzogen, um Männer zu werden. Die Mädchen waren ausgebildet worden, um zu heiraten. Sie verstanden sich aufs Sticken im Rahmen, aufs Nähmaschinennähen, aufs Klöppeln von Spitzen, aufs Waschen und Bügeln, aufs Herstellen von künstlichen Blumen und fantasievollen Süßspeisen, aufs Abfassen von Verlobungsanzeigen. Im Gegensatz zu den jungen Mädchen jener Zeit, die den Todeskult vernachlässigt hatten, waren die 4 Meisterinnen in der uralten Wissenschaft, bei Kranken zu wachen, Sterbende zu trösten und Tote ins Leichentuch zu hüllen. Das Einzige, was meine Mutter ihnen vorwarf, war ihre Gewohnheit, sich vor dem Schlafengehen zu kämmen. »Mädchen«, sagte sie zu ihnen, »kämmt euch nicht nachts, denn dann verspäten sich die Seefahrer.« Abgesehen davon dachte sie, es gäbe keine besser erzogenen Töchter. »Sie sind perfekt«, hörte ich sie oft sagen. »Jeder Mann wird mit ihnen glücklich werden, denn sie sind dazu erzogen worden, zu leiden.« Trotzdem war es den Männern, die dann die beiden Älteren geheiratet hatten, schwer gefallen, den Bann zu brechen, denn die Mädchen gingen immer gemeinsam aus, veranstalteten Tanzereien nur für weibliche Wesen und neigten dazu, bei den Männern unlautere Absichten zu wittern. Angela Vicario war die schönste der 4 und meine Mutter sagte, sie sei wie die großen Königinnen der Geschichte geboren worden, mit der Nabelschnur um den Hals. Und doch wirkte sie hilflos und geistig arm und das verhieß eine ungewisse Zukunft. Ich sah sie Jahr für Jahr während meiner Weihnachtsferien und jedes Mal sah sie verlassener aus am Fenster ihres Elternhauses, wo sie nachmittags saß, Stoffblumen anfertigte und mit ihren Nachbarinnen Walzer für ledige Mädchen sang. »Sie sieht aus, als hänge sie auf der Wäscheleine«, sagte Santiago Nassar zu mir, »deine Cousine, das Dummerchen.« Kurz vor dem Tod ihrer Schwester traf ich sie zum ersten Mal auf der Straße, plötzlich wie eine Frau gekleidet und mit gekräuseltem Haar. Ich konnte kaum glauben, dass sie es war, doch es war die Vision eines Augenblicks. Ihre geistige Armut hatte sich mit den Jahren vertieft. Als man erfuhr, Bayardo San Roman wollte sie heiraten, dachten daher viele, das sei die Niedertracht eines Fremden. Die Familie dachte nicht so, sondern nahm ihn mit Freuden in ihr Haus auf. Mit Ausnahme von Pura Vicario, welche die Bedingung stellte, Bayardo San Roman müsse sich ausweisen. Bis dahin wusste niemand, wer er war. Seine Vergangenheit ging nicht über jenen Nachmittag zurück, an dem er in seinem Künstlerstaat gelandet war, und er äußerte sich über seine Herkunft so zurückhaltend, dass selbst das schwachsinnigste Gerücht wahr sein konnte. Es hieß sogar, er habe Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und als Truppenbefehlshaber Schrecken in Casenare gesät. Er sei aus Cayenne entwichen, er sei in Pernambuco gesichtet worden, wo er versucht habe, sich mit einem Paar abgerichteter Tanzbären durchzuschlagen. Er habe auch die Überreste einer goldbeladenen spanischen Galeone in der Windward Passage gehoben. Bayardo San Roman bereitete all den Mutmaßungen mit einem einfachen Hilfsmittel ein Ende. Er brachte seine Familie vollzählig mit. Es waren 4. Der Vater, die Mutter und 2 aufsehenerregende Schwestern. Sie kamen in einem Ford Model T mit amtlichem Nummernschild, dessen quäkende Hupe die Leute um 11 Uhr vormittags aufschreckte. Die Mutter, Alberta Simons, eine mächtige Mulattin aus Curaçao, die ein noch mit Papiamento durchsetztes Spanisch sprach, war in ihrer Jugend zur schönsten der 200 schönsten der Antillen proklamiert worden. Die soeben erblühten Schwestern glichen 2 rastlosen Fohlen. Aber der Trumpf war der Vater. General Petronio San Roman, Held aus den Bürgerkriegen des vorigen Jahrhunderts und eine der größten Ruhmesgestalten des konservativen Regimes, weil er Oberst Aureliano Buendía beim Verhängnis von Tucurinca in die Flucht geschlagen hatte. Meine Mutter war die Einzige, die ihn nicht begrüßte, als sie erfuhr, wer er war. Es leuchtete mir sehr ein, dass sie heiraten sollten, sagte sie zu mir. Doch das war eines. Und etwas ganz anderes war, einem Mann die Hand zu reichen, der befohlen hatte, Gerineldo Marquez von hinten zu erschießen. Als er mit seinem weißen Hut aus dem Fenster des Automobils winkte, erkannten ihn alle von seinen berühmten Abbildungen her. Er trug einen weizengelben Leinenanzug, Corduan-Lederstiefel mit Kreuzschnürung und auf dem Nasenrücken einen goldgerahmten Zwicker mit einem Goldkettchen, das im Knopfloch seiner Weste befestigt war. Er trug die Tapferkeitsmedaille am Rockaufschlag und einen Stock, in dessen Knauf das Landeswappen geschnitzt war. Er stieg als erster aus dem vom glühenden Staub unserer schlechten Straßen bedeckten Automobil, aber man brauchte ihm nur auf dem Fahrersitz zu sehen, und alle Welt wusste, dass Bayardo San Roman heiraten konnte, wen er wollte. Es war Angela Vicario, die ihn nicht heiraten wollte. Er war mir zu männlich, sagte sie zu mir. Außerdem hatte Bayardo San Roman nicht einmal sie zu umwerben versucht, sondern bezauberte einfach die Familie mit seinem Charme. Angela Vicario vergaß nie das Entsetzen jenes Abends, als ihre im Wohnzimmer des Hauses versammelten Eltern und ältesten Schwestern samt Ehemännern ihr die Verpflichtung auferlegten, einen Mann zu heiraten, den sie kaum gesehen hatte. Die Zwillinge verhielten sich abwartend. Für uns war all das Weiberkram, sagte Pablo Vicario zu mir. Das ausschlaggebende Argument der Eltern war, dass eine dank ihrer bescheidenen Lebenshaltung angesehene Familie kein Recht hatte, diese Gabe des Schicksals zu verschmähen. Angela Vicario wagte lediglich, auf einen Nachteil hinzuweisen, die fehlende Liebe. Doch ihre Mutter machte den Einwand mit einem einzigen Satz zunichte. Auch Liebe erlernt sich. Im Unterschied zu den Verlobungen in der Zeit, die langfristig geplant waren und überwacht wurden, dauerte die ihre infolge von Bayardo San Romans Drängen nur 4 Monate. Sie war nur deshalb nicht noch kürzer, weil Pura Vicario forderte, dass das Ende der Familientrauer abgewartet werde. Doch die Zeit ging durch die unwiderstehliche Art, mit der Bayardo San Roman die Dinge regelte, ohne Beklemmungen zu Ende. Eines Abends fragte er mich, welches Haus mir am besten gefiele, erzählte mir Angela Vicario. Und ich antwortete, ohne zu wissen, was es damit auf sich habe, das hübscheste Haus des Dorfes sei das Landhaus des Witwers de Crius. Ich hätte das Gleiche gesagt. Es lag auf einem vom Wind kahlgefegten Hügel und von der Terrasse sah man das grenzenlose Paradies der mit maulbeerfarbenen Anemonen bedeckten Sümpfe und an klaren Sommertagen konnte man sogar deutlich den Horizont der Karibik sehen und die Vergnügungsdampfer von Cartagena de Indias. Am selben Abend ging Bayardo San Roman in den Gesellschaftsclub und setzte sich an den Tisch des Witwers de Crius, um eine Partie Domino mit ihm zu spielen. »Witwer«, sagte er zu ihm, »ich kaufe Ihnen Ihr Haus ab.« »Es ist nicht zu verkaufen«, sagte der Witwer, »ich kaufe es mit dem gesamten Inhalt.« Der Witwer de Crius erklärte mit altmodischer Wohlerzogenheit, die Gegenstände des Hauses seien von seiner Frau in einem langen, entsagungsvollen Leben gekauft worden und daher für ihn nach wie vor ein Stück von ihr. »Er sprach mit dem Herzen in der Hand«, sagte mir Dr. Dionisio Iguaran, der mit den beiden gespielt hatte. »Ich war sicher, er würde lieber sterben, als ein Haus zu verkaufen, in dem er über 30 Jahre lang glücklich gewesen war.« Auch Bayardo San Roman verstand diese Beweggründe. »Einverstanden«, sagte er, »dann verkaufen Sie mir das Haus leer.« Doch der Witwer wehrte sich bis zum Ende der Dominopartie. Nach 3 Abenden kehrte Bayardo San Roman besser gewappnet an den Dominotisch zurück. »Witwer«, begann er wiederum, »wie viel kostet das Haus?« »Es hat keinen Preis. Nennen Sie irgendeinen.« »Ich bedauere, Bayardo«, sagte der Witwer, »aber ihr jungen Leute versteht nichts von Herzensbedürfnissen.« Bayardo San Roman legte keine Denkpause ein. »Sagen wir 5.000 Pesos«, sagte er. »Spielen Sie sauber«, erwiderte der Witwer mit wachsamer Würde. »Dieses Haus ist nicht so viel wert.« 10.000, sagte Bayardo San Roman, »bar auf die Hand, ein Schein nach dem anderen.« Der Witwer blickte ihn mit tränenfeuchten Augen an. Er weinte vor Wut, sagte mir Dr. Dionisio Iguaran, der nicht nur Arzt, sondern auch Literat war. Stell dir vor, eine so hohe Summe in Reichweite und allein aus der Schwäche des Herzens Nein sagen zu müssen. Dem Witwer der Chios versagte die Stimme, aber er verneinte ohne Zögern mit dem Kopf. »Dann tun Sie mir einen letzten Gefallen«, sagte Beato Sandoman. »Warten Sie hier 5 Minuten auf mich.« 5 Minuten später kehrte er tatsächlich mit den silberbeschlagenen Reisesäcken zum Gesellschaftsclub zurück und legte 10 Bündel zu je 1000 auf den Tisch, noch in der von der Staatsbank bedruckten Banderole. Der Witwe der Xius starb 2 Monate später. »Er starb daran«, sagte Dr. Dionisio Igoran. »Er war gesünder als wir, aber wenn man ihn abhorchte, hörte man die Tränen in seinem Herzen tropfen. Denn er hatte nicht nur das Haus mit dem ganzen Inhalt verkauft, sondern Beato Sandoman auch noch gebeten, ihn nach und nach zu bezahlen, weil ihm nicht einmal zum Trost eine Truhe blieb, um so viel Geld aufzubewahren.«